Was das größte Geschenk? Und wenn ich nachts an dich denk, dann wird es warm. Du bist das Feuer in meinem Herzen, das brennt. Denn Baby, nur du bist der Grund, warum ich untergehe.